Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das stille Örtchen. Erster Teil. Ich war nicht gerade begeistert davon, von einer multinationalen Dame in ihrem schicken Büro empfangen zu werden. Unsereins fühlt sich immer ein wenig schäbig angesichts der teuren Stoffe, die andere Menschen an ganz normalen Arbeitstagen tragen. Frau Sauber roch angenehm, vermutlich hatte sie sich frühmorgens das, was unsereins in einem Monat verdient, diskret hinter die Ohrläppchen getupft. Unser Konzern ist ein wenig angeschlagen. Zu viele Skandale und zu wenig Innovation, Sie verstehen? Nicht ganz. Normalerweise bin ich eher für die Skandale zuständig, aber falls Sie anständig bezahlen, liefere ich Ihnen gerne auch ein wenig Innovation. Die Polizei ermittelt in unserem Konzern. Ich möchte, dass Sie etwas dagegen unternehmen. Und wie stellen Sie sich das vor? Soll ich durch die Gänge wandeln und Polizisten bespucken? In der Direktionsetage unseres Konzerns ist eine unserer Vizedirektoren ermordet, aufgefunden worden. Kümmern Sie sich darum. Suchen Sie den Mörder. Schnell, sauber und diskret. Klingt nicht schlecht. Wurde der gute Mann in seinem Büro erschossen, als er sich gerade mit den neuesten Umsatzzahlen vergnügte? Nein. Man fand seine Leiche in der Toilette. Tja, heutzutage ist man nirgendwo mehr sicher. Der Mörder muss hier im Haus arbeiten. Niemand sonst könnte nachts hier eindringen. Es muss gestern Nacht passiert sein. Grauenhaft. Sie können sich vorstellen, dass dadurch Unruhe entsteht. Und Unruhe ist unproduktiv. Sie versorgte mich mit einigen spärlichen Informationen über den toten Herrn auf dem Klo und überreichte mir feierlich einen Badge, mit dem sich jede Tür öffnen ließ. Sogar die Tür zu ihrem eigenen Büro. Da mir davor graute, einen Vormittag lang lauter produktive Menschen in netten Büros anzustarren, zog ich mich dahin zurück, wo Männer unter sich sind. Na, Maloney, leiden Sie an Blasenschwäche? Es soll ja Leute geben, die müssen immer. Ist nicht ungefährlich. Ich vermute, dass Sie sich hier bei dem Konzern als Klobrille beworben haben und jetzt ganz zufällig einen Mord aufklären möchten. Ist es nicht so, Maloney? Die Klobrillen, auf die Sie sich setzen, lösen sich in ihre Bestandteile auf. Wissen Sie, diese Unternehmer glauben, dass wir Beamte nichts taugen. Die schmeißen lieber das Geld für private Maloneys hinaus. Dann ermitteln Sie mal schön, Maloney. Aber heulen Sie nicht allzu laut, wenn Sie sich im Keller verlaufen. Weshalb sollte ich so weit hinabsteigen? Weil dort unten der einzige Zeuge lebt. Ein seltsamer Kerl, Maloney. Wurde vor 5 Jahren entlassen, ist aber immer noch hier. Lebt im Keller und ernährt sich von Altpapier. Er hat die Leiche gefunden. Er behauptet auch, den Schuss gehört zu haben. Aber wenn Sie mich fragen, spielt er sich nur auf, Maloney. Tragischer Fall. Aber wem sage ich das? Irgendwann werden auch Sie so enden. Ich hielt mich zurück und war stolz darauf. Erst als der Lift endlos nach unten ruckelte, spürte ich ein unangenehmes Ziehen im Magen. Endlich, etwa 3 Wochen später, hielt der Lift und die Tür öffnete sich zischend. Der Weg durch die düsteren Gänge war mit gelben Streifen auf dem Betonboden markiert. Herr Tock sah aus wie ein Mann, dessen Verkaufsdatum schon seit längerem abgelaufen war. Ich bin so etwas wie der gute Geist dieses Konzerns. Aha, und nachts spuken Sie in den Büros herum. Ich lebe allein und hatte nie Freunde. Die Arbeit war mein Ein und Alles. Als ich entlassen wurde, weigerte ich mich einfach, den Betrieb zu verlassen. Dann gab es eine Umstrukturierung. Mein Chef kriegte einen Herzinfarkt und die neue Chefin hatte anderes im Kopf. So wurde ich vergessen. Nicht, dass Sie jetzt meinen, ich kriege einen tollen Lohn dafür, dass ich hier im Keller lebe. Aber hier ist es warm und ich darf gratis in der Kantine essen. Was will ich mehr? Das nehme ich Ihnen nicht ab. Sie müssen eine Stinkwut auf die Konzernleitung haben. Schließlich haben die Sie entlassen. Einen fähigen Mitarbeiter, der nur für sein Unternehmen lebt. Fähig? Ja, fähig bin ich allerdings. Geboren, um zu führen. Aber niemand hat es bemerkt. Mein ehemaliger Chef Bekam übrigens den Herzinfarkt bei einer käuflichen Dame. Ein schöner Tod. Ich persönlich möchte einmal beim Mittagessen sterben. Am liebsten während einer Lasagne. Ein letzter Bissen und weg mit dem alten Tuck. Mögen Sie Lasagne? Ich mag vor allem keine Leichen, die ohne Motiv in der Toilette herumliegen. Das kann ich gut verstehen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich erst nach dem Genuss der Lasagne, also auf dem Scheißhaus abtreten würde, also das finde ich ungerecht. Und weshalb musste der Vizedirektor abtreten? Was weiß ich? Vielleicht, weil er zu viel Toilettenpapier benutzte. Die Sparmaßnahmen sind seit einigen Jahren ganz extrem in diesem Konzern. Schon vor 5 Jahren kriegten wir die Anweisung, bei Telefonaten auf die üblichen Grußworte zu verzichten. Schöner Tag noch, Wiederhören hat mich gefreut, Grüße an alle und so weiter, wurde alles weggestrichen. Hörer auflegen und weiter. Natürlich, natürlich nur bei den Anrufen, die nach draußen gehen. Sie glauben, dass der Vizedirektor Opfer der Sparmaßnahmen wurde? In der Direktion herrscht seit längerem ein Machtkampf. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Ich möchte schließlich noch ein paar Jahre hier im Keller leben. Mir wurde langsam übel von dem Geruch im dritten Untergeschoss, eine Mischung aus Beton, Schweiß und abgestandener Luft. Als ich nach oben fuhr, verirrte ich mich in einem Zwischengeschoss und benötigte 4 Stunden, um den Ausgang zu finden. Ich stellte ernüchtert fest, dass mein Allzweck-Badge ausgerechnet für diese Tür nicht funktionierte, weil das Lesegerät im Eimer war. So verbrachte ich die Nacht im 5. Stock in einem heimeligen kleinen Büro direkt neben der Kaffeemaschine. Am nächsten Morgen wurde ich von 2 Sicherheitsleuten gefunden und sogleich abgeführt. Schließlich wurde ich in die mir bereits vertraute Toilette geschoben. Sieh an, Maloney. Ich hörte, dass man Sie vagabundierend in einem Büro gefunden hat. Schlafen Sie neuerdings neben Papierkörben, um Sie nicht so einsam zu fühlen. Wir haben wieder eine Leiche gefunden, Maloney. Diese Toilette hat es ganz schön in sich. Er zeigte mir die kleine Kabine, in der man vor wenigen Stunden einen weiteren Vizedirektor gefunden hatte. Das stille Örtchen machte seinem Namen ganz schön Ehre. Es konnte sich schon mit einem kleinen Dorffriedhof messen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das stille Örtchen. 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das stille Örtchen. 2. Teil. Was bisher geschah. Auf der Toilette eines Großkonzerns wird die Leiche eines Vizedirektors gefunden. Maloney erhält den Auftrag, den Mord möglichst rasch aufzuklären, damit die Konzernleitung wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Die Polizei ermittelt ebenfalls, ohne jedoch auf ein Motiv zu stoßen. Darauf stößt Maloney. In den Kellergewölben des Hauses, wo der ehemalige Angestellte Tock als Faktotum ein kümmerliches Dasein fristet. Tock glaubt, dass in der Konzernspitze ein blutiger Machtkampf tobt. Tatsächlich wird am nächsten Morgen eine weitere Leiche aufgefunden. Zusammen mit dem Polizisten stand ich im Büro von Frau Sauber, der die beiden Leichen kaum Kopfschmerzen verursachten. Ich wunderte mich darüber, dass in dem Konzern so getan wurde, als sei nichts geschehen. Aber vielleicht gehörte es zur Strategie des Unternehmens, tote Mitarbeiter möglichst schwungvoll und dynamisch zu ersetzen. Bedauerlich, höchst bedauerlich. Wenn das so weitergeht, wird die Weltpresse noch auf die tragischen Vorkommnisse aufmerksam. Das wäre schlecht, ganz schlecht. Ich dachte immer, Werbung sei gut, egal wie sie zustande kommt. Also ich weiß nicht, Maloney, 2 Leichen sind doch keine Werbung. Oder möchten Sie in einem Betrieb arbeiten, bei dem der Gang auf die Toilette mitten durch das Jenseits führt? Ja, was aber sollen wir tun? Wir können doch nicht einfach alle Toiletten absperren. Und wer garantiert uns, dass dann der irre Mörder nicht woanders zuschlägt? Sie glauben, dass ein Verrückter für die Morde verantwortlich ist? Ja, aber natürlich. Ich habe einen Film über Serienmörder gesehen. Zwei Leichen sind doch eine Serie, oder? Haben Sie in letzter Zeit Entlassungen vorgenommen? Vielleicht rächt sich jemand in den wenigen Wochen, die er hier noch alle Toiletten gratis benutzen darf. Sehr gut, Maloney. Haben Sie eine Liste aller Mitarbeiter, die den blauen Brief erhalten haben? Wir sind mitten in einer Umstrukturierung. In den vergangenen Wochen wurde 3000 Mitarbeitern unseres Konzerns nahegelegt, sich beruflich ein wenig zu verändern. Das hat jemand wörtlich genommen. Vom Schreibtischtäter zum Attentäter oder die Rache der Klobrille. Klingt doch auch wie eine Serie, oder? Als Polizist mit langjähriger Erfahrung drängt sich mir die Frage auf, wer von den beiden Morden am meisten profitiert. Was schauen Sie mich an? Ich werde nach wie vor miserabel bezahlt. Serie hin oder her. Wer profitiert schon vom Abgang zweier Vizedirektoren? Natürlich diejenigen, die nachrücken. Aber zurzeit rückt niemand nach. Wir halten die Stellen vakant. Vakant? Wie heißen die Kurse, in denen Sie solche Worte lernen? Meine Vorgesetzten besuchen manchmal Managementkurse. Da lernen Sie auch solche tollen Worte. Möchten Sie nicht auch ein paar neue Worte dazu lernen, Maloney? Vielleicht wird dann aus Ihnen eines Tages doch noch mehr als ein zerknitterter Regenmantel. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass in seinem Kopf einige Stellen von Geburt an vakant waren, was er mit einem breiten Grinsen quittierte. In der Kantine sättigte ich meinen Magen mit unansehnlichen Spaghetti, die von einer dunkelbraunen Soße mit übelriechendem Käse bedeckt waren. Nachdem ich meinen Magen mit einem Whisky wieder beruhigt hatte, besuchte ich das Faktotum im Keller. Diesmal hat es Hemi erwischt. Ein undurchsichtiger Kerl. Hat heimlich gesoffen, hatte wohl die Hosen voll und musste deshalb aufs Klo. Wissen Sie, die Frau Sauber, die ist knallhart, die hielt Hemi für eine Memme. Sie verdächtigen meine Auftraggeberin? Nein, sie hat mit den Morden nichts zu tun. Wozu sollte sie? Sie ist gekommen, um den Konzern zu sanieren. Sie hat praktisch alle Vollmachten. Sie hätte Hemi fristlos entlassen können. Was geschieht eigentlich mit Ihnen, Herr Tock? Wird Frau Sauber Sie weiter hier unten dulden? Aber selbstverständlich. Sie hat mir sogar angeboten, ein kleines Honorar zu zahlen, wenn ich tagtäglich ein wenig durch die Gänge wandle. Und wozu soll das gut sein? Als Motivationsspritze. Ich sei das lebende Beispiel dafür, wo man endet, wenn man weder Ehrgeiz noch Stolz hat. Und das lassen Sie sich bieten? Ach, wissen Sie. Direktoren kommen und gehen, nur der alte Tock bleibt. Eines Tages werde ich genug wissen, um diesen Konzern übernehmen zu können. Mir schwebt ein völlig neues Unternehmen vor. Eine total revolutionäre Unternehmensphilosophie. Bill Gates wird von Neid erblassen. Möchten Sie mein 10-Punkte-Programm sehen? Er hielt mir einen von Hand geschriebenen Wisch unter die Nase. Einige der darauf angeführten Punkte waren nachvollziehbar, andere nicht. So forderte Tock von allen Angestellten, dass sie täglich dreimal vor ihm knieten und zu ihm beteten. Zudem verpflichteten sie sich pro Tag, 3 Liter Kamillentee zu trinken. Etwas, was Tock nicht näher erläutern wollte. 2 Stunden später wurde ich von Frau Sauber ausgerufen. Erneut versammelte sich in der Toilette eine illustre Schar. Es ist einfach unfassbar. Schon wieder ein Toter. Schon wieder ein Vizedirektor. Na, Maloney, finden Sie nicht auch, dass der Mörder langsam übertreibt? Solange er Sie nicht auf seiner Liste hat, macht er sowieso etwas falsch. Wer ist eigentlich die Frau da in der Ecke? Weshalb heult sie? Das ist Frau Kamenzind. Sie ist die Chefin der Putzabteilung. Aha. Und sie hat hier fröhlich geputzt, als die Schüsse fielen. Nein, ich habe den Toten gefunden. Was für ein Anblick. Da ist man sein Leben lang besorgt, dass die Toiletten sauber sind. Und dann so etwas. Was genau haben Sie gesehen und gehört? Ein Schuss fiel. Dann öffnete ich die Tür und dann fand ich den Mann. Entsetzlich. Das sagten Sie bereits. Haben Sie den Mörder gesehen? Nein, es ging ja alles so schnell. Zuerst der Schuss, dann der Mörder und dann der tote Mann. Moment mal, Sie haben den Mörder also doch gesehen. Wie sah er aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war ein Mann. Verblüffende Beobachtungsgabe. Sie halten sich raus, Maloney. Natürlich war es ein Mann. Schließlich ist es hier eine Herrentoilette, das ist doch so. Oder gibt es hier auf der Toilette etwa eine Quotenregelung? Dann müsste aber demnächst auch eine Frau hier tot herumliegen. Beschwören Sie es nicht herauf. Den Teufel sollte man nicht an die Wand malen. Was man denkt, geschieht auch. Das ganze Leben ist Imagination. Ganz schön literarisch für eine Putzfrau. Oh, ich muss doch sehr bitten, ich gehöre zum Kader. Ich bin die Leiterin der Abteilung Putz und Glanz im Betrieb. Die einzige funktionierende Abteilung dieses Konzerns. Na, jetzt übertreiben Sie aber etwas, Frau Kamenzind. Der Putzdienst ist einwandfrei. Alle anderen Abteilungen werden von mir entrümpelt und entstaubt. Und der Rest erledigt sich von selbst. Sie lächelte und warf einen kurzen Blick auf die Leiche, die noch immer vor der Klobrille lag. Offenbar hatte jemand in dem Konzern eine sehr effiziente Methode entdeckt, wie man missliebige Vizedirektoren entsorgen konnte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das stille Örtchen, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das stille Örtchen. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Die Toilette eines Großkonzerns wird zur gefürchteten Todeskammer. Gleich drei Vizedirektoren werden auf dem stillen Örtchen erschossen aufgefunden. Maloneys Ermittlungen konzentrieren sich auf Herrn Tock, einen ehemaligen Mitarbeiter des Konzerns, der als Faktotum im dritten Untergeschoss des Gebäudes lebt und davon träumt, eines Tages den Betrieb zu übernehmen. Derweil wird der Konzern von der neuen Managerin gesund saniert. Ihr eilt es offenbar nicht, die offenen Stellen in der Direktion neu zu besetzen. Im Büro von Frau Sauber fand keine Krisensitzung statt. Nicht einmal ihr Make-up hatte unter den Morden und der ganzen Aufregung gelitten. Ich befragte sie über Frau Kamenzind, die die dritte Leiche gefunden hatte. Ach, diese Kamenzind ist eine Nervensäge. Sie bombardiert die Geschäftsleitung seit Jahren schon mit Vorschlägen, die allesamt ziemlich idiotisch sind. Was sind das für Vorschläge? Ach, es hat gar keinen Sinn, darauf einzugehen. Sie möchte beispielsweise, dass alle Mitarbeiter bei der Arbeit Handschuhe tragen. Dann müssten die glatten Flächen weniger oft gereinigt werden. Zudem fordert sie Kleidung ohne Fusseln und striktes Kaugummiverbot während der Arbeit. Höhepunkt war ihre Forderung, dass allen Mitarbeitern, auf deren Computermonitoren Fingerabdrücke zu sehen sind, der 13. Monatslohn gestrichen werden soll. Frau Kamenzind scheint die Sparbemühungen des Konzerns konsequent umzusetzen. Genau das tut sie eben nicht. Sonst würde sie uns ihre unsinnigen Vorschläge ersparen. Selbst wenn der Blödsinn nicht ernst genommen wird, so wird er doch gelesen und abgelegt. Was für eine Papierverschwendung. Gibt es zwischen den drei toten Vizedirektoren eine Gemeinsamkeit? Sie waren alles fade Persönlichkeiten, die zudem schlecht rochen. Ich habe alle drei gleich zu meiner Styling-Beraterin geschickt. So scheußlich kleideten sich die Männer. Sie sehen im Übrigen auch so aus, als hätte sie ihre Mutter vor 30 Jahren angekleidet. Im Lift betrachtete ich meine dunklen Hosen und das dunkle Jackett, das ich vor 3 Jahren aus einer Mülltonne gerettet hatte. Es roch damals ziemlich streng. Doch nach ein paar Monaten hatte ich mich an den Geruch gewöhnt. Ich benutzte die Kombination jeweils dann, wenn ich in einem ganz normalen Betrieb ermitteln musste. Dadurch verhinderte ich jeweils erfolgreich, dass mir eine Dauerstelle angeboten wurde. Der Mann mit der schrecklichsten Dauerstelle der Stadt war noch immer damit beschäftigt, einen ganz komplizierten Fall zu lösen. Vorname eines berühmten Magiers. Ui. Wie hieß doch gleich dieser Löffelbieger? Hatte der nicht einen Vornamen wie ein Schweizer Kanton? Neuenburg-Geller. Tessin, Geller. St. Gallen, Geller, passt alles irgendwie nicht. Vielleicht sollten Sie in der Innerschweiz suchen. Das ist es, Maloni. Appenzeller, Geller. Passt aber gar nicht. Oder, Moment mal. Steht im Wohnzimmer. Sopa! Müsste das nicht Opa heißen? Also bei mir steht weder ein Opa noch ein Sopa im Wohnzimmer. Suchen Sie den Toilettenmörder etwa auch zwischen A3 und A7? Nein, aber der Mann ist so gut wie überführt. Es gibt nämlich noch einen Zeugen. Tatsächlich? Haben Sie das Klopapier endlich zum Sprechen gebracht? Ein Mitarbeiter hat den Schuss und den Schrei gehört und hat gesehen, wie Frau Kamzind die Toilette betrat. Sie schrie erst und ging dann in die Toilette? Genau. Was aber viel wichtiger ist, es kam niemand aus der Toilette. Geht Ihnen ein Licht auf, Maloney? Ein helleres Licht als die 5-Watt-Birne, die Sie auf Ihrem Hals tragen. Ich stelle mir das so vor. Der eine Vizedirektor erschoss die anderen beiden Vizedirektoren. Danach setzte er sich auf die Toilette und er schoss sich selber. Der Mann war offensichtlich auf das eine fixiert. Genau, Maloney. Ich habe gerade in einem psychologischen Buch gelesen, dass Geld und Kot psychologisch gesehen ein und dasselbe sind. Interessant. Dann ist eine Bank psychologisch gesehen nichts anderes als ein riesiges Scheißhaus. So kann man das nicht sagen, Maloney. Es gibt Menschen, die sind anal fixiert. Und das hat mit Geld zu tun. Aber nur, wenn die Dame etwas dafür verlangt. Nein, Maloney, psychologisch gesehen ist das ganz etwas anderes. Wer geizig ist, geizt auch auf der Toilette. Man muss loslassen können, Maloney, auf dem Klo und überall. Ich fragte ihn nicht, was er auf dem Klo jeweils festhielt, bevor er es losließ, sondern ging artig durch das Hauptportal und legte mich in meinem Büro unter meinen Schreibtisch. Ein paar Stunden später schlich ich mich im Konzern ins dritte Untergeschoss und wurde Zeuge einer liebevollen Unterhaltung. Oh, Agathe, bald ist es soweit. Ich bin dabei, die letzten Kapitel meines Buches zu beenden. Danach gehört dieser Konzern uns. Ach, hör doch auf mit dem Blödsinn, Adolf. Du wirst nie und nimmer Chef dieses Konzerns werden. Nicht unter mir. Wieso denn unter dir, Agathe? Ja, weil ich diesen Saftladen übernehmen werde, sobald ich diese Sauber unschädlich gemacht habe. Aber Agathe, du hast doch nicht etwa vor, Frau Sauber etwas anzutun. Oh, doch. Aber dieses Luder hat bis jetzt ja Glück gehabt. Eine Frau ist das, muss nie auf die Toilette, verklemmt sich alles. Aber ich werde sie schon noch erwischen. Und wenn ich ihr einen Abführtee eintrichtern muss. Aber Agathe, du hast doch nicht etwa all die unfähigen Vizedirektoren erschossen. Ich habe dem Verwaltungsrat geschrieben. Ich habe denen den Vorschlag gemacht, dass die 3 Vizedirektoren zu entlassen sind. Fristlos, weil sie unnötig sind. Dafür sollte man die Putzequipe verdoppeln. Wenn nicht mal reagiert, haben sie auf meinen Vorschlag. Und jetzt, ich habe es bewiesen. Die 3 sind tot und alles läuft weiter, wie wenn nichts geschehen wäre. Aber Agathe, das ist ja grauenhaft. Und diese Sauber. Weißt du, was sie mir gesagt hat? Direktoren könne man nicht durch Putzlappen ersetzen. So ein rabiates Weibsbild. Ich möchte bloß wissen, weshalb du sie immer in Schutz nimmst, Adolf. Sie war immer gut zu mir. Fertig gemacht haben sie dich, alle zusammen. Du bist nur noch ein Wrack. Wo ist denn deine Männlichkeit geblieben, Adolf? Soll ich sie dir zeigen, Agathe? Jetzt? Hier? Das lassen Sie mal schön bleiben, Herr Tock. Ja, was wollen Sie hier? Verschwinden Sie! Er hat alles gehört, Agathe. Jetzt musst du ins Gefängnis. Nicht, bevor diese Sauber aufs Klo muss. Weshalb töten Sie die Leute alle auf dem Klo, Frau Kamenzind? Meine Eltern haben mich stundenlang ins Klo gesperrt. Es war entsetzlich. Dafür kriegst du mildernde Umstände, Agathe. Angesichts des psychologischen Fachwissens gewisser Polizisten möchte ich das Bezweifeln. Gehen Sie mir aus dem Weg. Nichts kann mich aufhalten. Aber so kenne ich dich gar nicht, Agathe. Frau Kammensind leistete enormen Widerstand. Schließlich gelang es mir, ihr einen Putzlappen in den Mund zu stopfen und ihre Hände mit dem Hosenträger von Herrn Tock zu fesseln. Tock selber stand daneben und bemühte sich, seine Hosen nicht unter die Gürtellinie fallen zu lassen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das stille Örtchen, dritter und letzter Teil.